ich arbeite vergeblich. Und bringe meine Kraft umsonst und unnütz zu. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, dass deine Feinde vor dir zittern müssten, durch die Wunder, die du tust, darum lässest du sie rein von deinen Wegen und ihr Herz erstocken, dass sie dich nicht fürchten. Oh, dass meine Seele stürme.